Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Hallo, hier sind Stefan und Axel von Jazz and Hoover. Und ihr hört die Sunday Eve Show auf Coloradio. Ja, hallihallo. Sunday Eve Show mit Jazz and Hoover. Hallo. Hi. Recorded in Berlin, regulär in Berlin bei Jazz and Hoover im Studio. Ich finde es schön, dass ihr mich eingeladen habt und wir reden heute eine Stunde über euch, über eure Roots, was euch inspiriert, Tracks, die ihr mögt. Ja, ja. Machen wir. I am the warrior laying next to you at night, watching you when you sleep. I am your source of strength when it all falls down and you're on your knees. Day comes and everybody's gone. You can call me a friend. I'll be here for your new beginnings and I'll be here in the end, here in the end. Track, den wir jetzt hören, der heißt Look What You're Doing To Me von unserer aktuellen LP Of All The Things. Da gab es so eine ganz coole Geschichte, dass wir den haben wir zusammen mit Fonte gemacht, ein Rapper aus den Staaten von Little Brother, und den haben wir nach Berlin eingeladen, weil wir eigentlich einen Rap-Song mit ihm machen wollten. Der ist auch auf der Platte drauf, So Far From Home. Als wir dann fertig waren mit dem Song, war alles super, und da haben wir ihm eine Skizze zu dem Song vorgespielt und er meinte, yeah, Mann, wow, da will ich was zu machen, kann ich da nicht zu singen? Haben wir uns so gewundert und angeguckt. Dann hat er sich hier eine Stunde eingeschlossen, hier in diesem Raum. Dann hat er gesagt, ey, jetzt können wir aufnehmen. Und dann hat er cool gesungen. Und das war echt überraschend. Also ich wusste nicht, dass er so cool singt. Mhm. Und weil das doch weniger jetzt ein Hip-Hop-Track ist, sondern eher anders angehaucht. Ja, so ein Soul-R&B-Teil. Ja. Ja. Genau. Cool. Ist auch der einzige Song, wo wir gesampelt haben auf unserer Platte. Ja. There is love for all God's children. We all breathe in the same sun. We all sleep under the stars at night. We know that we are one. There is love for all God's children. We all breathe in the same sun. We all sleep under the stars at night. We know that we are. Tonight. Ihr habt gerade angesprochen, ihr habt gesampelt in dem Sinne, also so wie ich das gelesen habe in eurer Biografie, habt ihr ganz früher eben mit Sampling angefangen, aber dann seid ihr dann schon dahin gekommen, alles live einzuspielen, also sprich die Musiker ins Studio zu holen und all das, was ihr in dem Track verbaut, live zu spielen. Ja, es ist eine wirklich lange, langzeitige Entwicklung gewesen. Also wir machen ja schon seit Ende 80er Jahre Musik, haben da schon angefangen zu samplen, weil wir halt wirklich aus dem Hip-Hop kommen, jetzt Axel und ich speziell. Bei Jessanova hat sich das eigentlich immer mehr in Richtung Live-Instrumentierung entwickelt. Also die Samples bestehen ja irgendwo aus Klängen, die meistens, also wenn es nicht gerade jetzt irgendwelche Synthies sind, die wir gesampelt haben, von Live-Instrumenten, Bässe, Drums, Streicher. Und irgendwo hat uns das dann sehr doll gereizt, diese Atmosphäre selber zu erzeugen und nicht immer nur darauf angewiesen zu sein, dass man das richtige Sample jetzt findet. Und das hat sich wirklich immer mehr verfeinert im Laufe der Zeit. Wir haben einen Song von den Ambassadors mitgebracht, den haben wir jetzt selber nicht gesampelt, aber zum Beispiel Pete Rock. Und der steht so eigentlich für genau das, was wir an alter Musik mögen, woraus man gute Hip-Hop-Tracks machen kann. Gibt's die Sachen, die wir hier hören, auf LP? Den Track gibt's auf einer sehr teuren Original-LP, aber es gibt ihn auch auf Single. Aber das sind so ziemlich seltene Platten, also da muss man schon Glück haben, die mal zu finden oder beziehungsweise viel Geld für bezahlen. Wobei ich glaube, der wurde jetzt auch irgendwie schon wieder veröffentlicht auf irgendwelchen Compilations. Also man kann die Musik dann auch kriegen, die ist nicht total verschüttet. Dieser Song war halt neben vielen anderen Tracks in einer gewissen Zeit, wo wir Let Me Show Ya, einen LP-Track gemacht haben, ziemlich oft bei uns im Studio zu hören. Wir haben uns das halt gerne angehört. Don't fret, you know better than that. Till bei dem Track haben wir uns auch eigentlich klanglich auch total ausgetobt. Wir haben halt mehrere verschiedene Bandmaschinen im Studio und verschiedene Mikrofonarten benutzt und letztendlich aber alles über eine Mono-Bandmaschine geschickt, über so eine Telefunken-Röhrenmaschine, die halt dem ganzen Stück dann diesen eigenartigen oder authentischen Klang, wie wir finden, gegeben hat. Die Drums sind programmiert, das sind halt wieder so eine, muss man auch mal sagen. Genau, wir haben uns im Laufe der letzten Jahre so aufwendige Drum-Libraries angelegt, Drumsets ausgeliehen und nächtelang auf jedes einzelne Instrument, also auf die Snare-Drum, tausendmal gehauen. Und dann, Stefan hat dann alles im Sampler zerschnitten und jetzt können wir quasi die Beats so programmieren mit einer unheimlichen Dynamik, wie es mit normalen Samples immer nicht möglich war. Aber auch mit dem Klang, den wir wollen, also genau. Der Track, der uns auf die Bildfläche vieler DJs gebracht hat, also Jazz Peterson hat darauf reagiert und Rainer Trübi, also viele Leute aus der Szene, und haben uns halt in ihre Playlists genommen. Und der Track ist Fidimus Flight auf der ersten EP und wir hatten die Ehre, im Frühling oder im Winter sogar noch dieses Jahres in London im BBC-Studio eine Session zu machen. Und da haben wir für Demon's Light auch nochmal live aufgenommen mit unserer Liveband, mit der wir auch touren. Eine Zwischenfrage hätte ich noch, die mir durch den Kopf geht, wo ihr euch eigentlich kennengelernt habt alle. Ich meine, 6 Leute, das ist doch schon die Kunst, dann sich zu treffen. Oder habt ihr kleiner angefangen und seid dann gewachsen? Ich hab dich getroffen, du warst ungefähr so groß schon, oder? Nee, ich war noch klein. Nee, wir beide haben uns ja wirklich lustigerweise schon, ich weiß nicht, da war ich glaube ich in der 3. und du in der 5. Klasse oder so. Also wir kennen uns schon wirklich lange. Ist aber auch nur ein Teil von Jessanova. Wir beide kennen uns wirklich lange. Die anderen haben wir in einem Berliner Club namens Delicious Donuts kennengelernt, 1996. Oder teilweise schon vorher. Rosco kannten wir auch schon 2-3 Jahre vorher. Und dann ging es eigentlich da, um es kurz zu machen, darum, dass die dann eine Compilation machen wollten. Die DJs, die dort auflegen, da waren auch die Jessanova-DJs dabei, die damals auch schon Jessanova hießen. 3 Jungs. Und die haben halt die Produzenten aus Berlin gesucht, um Tracks zu machen, und so kam eigentlich ganz spontan die erste Begegnung zustande, ohne dass wir auch geplant hatten, jetzt für alle Ewigkeiten diese Konstellation unter dem Namen beizubehalten. Aber dann ging es halt Schlag auf Schlag, kamen Remix-Anfragen und neue Tracks. We'll be right back. Also pure Jessa Nova Alben gibt es zwei Stück. Also In Between war das erste und das zweite jetzt Of All The Things. Unser drittes Album wollen wir eigentlich 2011 veröffentlichen. Wir haben Musik für so ein Theaterstück hier, für so eine Show in Berlin gemacht. Belle Fou hieß es. Das könnte man eigentlich fast auch als so eine Art LP bezeichnen, weil viele Stücke haben wir für das Theaterstück komponiert. Und in der Zwischenzeit haben wir halt andere Künstler vom Sonar-Kollektiv produziert. Clara Hill, Thief ist noch ein Projekt von uns. Was darf man sich unter Sonar-Kollektiv vorstellen? Ja, das Sonar-Kollektiv ist ein Label, was die drei DJs von Jessa Nova gegründet haben, Jürgen, Klaas und Alex. Und ich weiß gar nicht genau, wann es wirklich das erste Release gab. 96, oder? Müsste so 96 gewesen sein. Und ja, unzählig viele Veröffentlichungen gibt es da. Als Jessa Nova sind wir bei Universal, bei Verve. Dann auf so einem Kollektiv bzw. auf anderen Labels? Also der Reggae-Tune, den wir vorhin gehört haben, den haben wir zum Beispiel unter unserem eigentlich ureigentlichen Pseudonym Extended Spirit gemacht, das eigentlich immer noch existiert, aber dadurch, dass wir so viele andere Sachen machen, irgendwie auch ruht. Also wir machen kaum noch eigene Releases. Würde mich aber immer noch mal reizen, ein Debütalbum nach 20 Jahren Band-Existenz zu machen. Ja, wie Axel schon meinte, Thief, also wir sind auch Mitglieder der Band Thief, wir beide, also wir produzieren es, aber wir komponieren auch mit und ja, manchmal muss man dann wirklich schon sehen, wo einem da der Kopf steht, wenn man zu viele Projekte macht, sollte das irgendwo dann auch begrenzen. Also wir bleiben bei den 2,5, 3 Projekten, die wir haben, das reicht. Ja, der Song, den wir jetzt gerade gehört haben, war von unserer ersten LP, der hieß No Use. Und das war, haben wir damals mit Clara Hill zusammen aufgenommen, eine Sängerin aus Berlin, mit der wir auch, übrigens auch viel auf so einer Kollektiv produziert und veröffentlicht haben. Genau, auch ein Stück, wo was alles aus Samples besteht. Und das nächste Stück, Love and You and I, da hat Stefan sowieso noch ein bisschen was sozusagen. Zu den Zeiten, als wir unser erstes Album gemacht haben, In Between, da hatten wir das Sample-Ding, sage ich jetzt mal so, ziemlich auf die Spitze getrieben, weil wir halt auch irgendwo neue Möglichkeiten gesucht haben, was man mit Samples machen kann oder wie man die anordnen oder zerschneiden kann. Und das resultierte dann in dem, also erstmal ziemlich verrückten Versuch, aber es hat sich dann immer mehr zu einem Song entwickelt, Love and You and I heißt der Track, in dem wir, ich weiß es jetzt nicht, also 50, 60 Songs gesampelt hatten und dann nochmal, was ich aus nochmal so vielen Tracks die Drums zusammengeschnitten haben. Also ein ziemlich großes Vorhaben. Und am Ende aber eigentlich nur mit der Idee, wir wollten kleine Zitate aus Stücken über das Thema Liebe rausschneiden. Wir haben immer dabei daran gedacht, wie wenn man so einen anonymen Brief schreiben würde, wo man so Buchstaben rausschneidet, um mit fremden Buchstaben seine eigene Meinung zu sagen. Love and you and I. Euren Samples. Schließt euch ein, hört ihr den ganzen Tag Musik und sagt, dort möchte ich das Sample herausnehmen oder per Zufall gezielt, wie stellt ihr das an? jetzt im Moment gehört das Thema so ein bisschen mehr zur Vergangenheit, der Vergangenheit an, also wir samplen nicht mehr so viel. Aber als wir diesen Love and You and I-Track zum Beispiel gemacht haben, da war das so eine Mixtur aus, was man gerade spontan findet, wenn man Platten durchsucht. Und natürlich Tracks, die man schon immer im Kopf hat und man weiß, ach, da ist genau dieses Wort. Also in dem Stück geht es ja wirklich um ganz kurze, abstrakte Samples. Manchmal ist es einfach nur so ein Gefühl, du hörst ein Stück und da ist so ein Loop und da ist vielleicht noch so ein Stimmfetzen drin und du kannst dir richtig vorstellen, wie das wäre, wenn man das jetzt loopt oder wenn man da nur diesen einen Schlag raushampelt, wo das Geräusch noch mit drin ist und dann probiert man halt rum. Manchmal ist das Ergebnis dann doch nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, aber meistens kann man schon irgendwie so ganz gut vorher, also auch wenn man jetzt Platten zum Beispiel kauft und du hörst rein, schon so wissen, was man braucht. Es sind ja nicht immer nur Drumloops, die man sucht, sondern auch obskure Geräusche und Klänge und Sprüche und Ähnliches. Platten kaufen. Wie oft seid ihr jetzt in der Woche im Plattenladen oder ist das auch etwas eingeschlafen bei euch? Es ist immer schwankend. Also es gibt so Zeiten, da könnte ich irgendwie so quasi jeden Tag, wenn ich irgendwo an einem Laden vorbeikomme, mal reinschauen und gucken, ob es irgendwas Günstiges oder Unbekanntes noch gibt. Im Internet wird natürlich auch viel geguckt, immer nach Schnäppchen. Das Thema lässt einen schon oft, selbst wenn man nicht mehr samplet, nicht mehr los, weil man steckt dann irgendwann so doll in diesem ganzen Vinyl-Ding drin, dass man ja auch viel seine Lieblingsmusik auch sucht und findet. Und das nächste Beispiel ist ja vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel von George Duke, der Track. Es wurde sowohl gesampelt, als auch, dass es einfach ein netter Track ist. Okay. Just like a cross to bear. Some days it's alright, sometimes it's so hard to bear. But I still love you. Oh, someday you'll see my point of view. I love you. Wie habt ihr entdeckt, dass ihr Musik machen wollt? Es war auch in der Anfangszeit eigentlich ein kleiner Prozess, bei dem noch gar nicht als Ziel stand, dass wir irgendwie Musiker werden und damit unser Geld verdienen und davon leben. Also es war so 88, 89 ungefähr. Da haben wir irgendwie mit kleinen Homecomputern, Commodore 64 und Atari 700, nee, wie heißt der? 800, okay. Nee, Atari, Amiga 500 war es. Genau, es sind sozusagen noch die kleineren Vorgänger. Ja, also es war wirklich ein Hobby und es war ein Spaß. Wir haben gar nicht direkt dieses Ziel verfolgt, das hat sich dann wirklich Schritt für Schritt entwickelt. Wir haben dann, sind dann irgendwie zum Hip-Hop gekommen, haben angefangen Beats zu programmieren, dann haben wir uns für Sampling interessiert, dann haben wir Leute kennengelernt, die auch gerappt haben, verschiedene Qualitäten hatte das, also wir hatten quasi, glaube ich, 3 Rap-Formationen am Anfang, bis wir dann eigentlich Jessa Nova gemacht haben. Also vorher kam er wirklich aus dem Hip-Hop. Und irgendwo auf der Strecke da, ich weiß nicht, ob es 94 war, 95 oder 97, da war einem dann irgendwann bewusst, dass man da natürlich so weit drinne steckt. Als ich zum Beispiel mein Studium abgebrochen habe für die Musik, da spätestens da weiß ich, dass ich da bewusst mal drüber nachgedacht habe, dass man davon auch leben kann. Ja, und in diesem Werdegang habt ihr entsprechend auch Anfragen bekommen zu Remixen. Wie ist denn so der Prozess, dass man Remixer wird oder zum Remix kommt? Das schließt sogar sehr gut an, weil das war ziemlich genau in der Zeit, auch wo ich mich entschlossen habe, mit dem Studium aufzuhören, weil es einfach zu viel Zeit gekostet hat, im Studio zu sitzen und die Remix-Anfragen umzusetzen. Das kam wirklich sehr schnell. Also man muss dazu sagen, Axel und ich, wir haben als Extended Spirit auch schon Remixes gemacht. Wir haben zum Beispiel einfach fettes Brot gemacht. Also wir wussten schon, was es bedeutet. Man kriegt Spuren, die man irgendwie anders wieder zurückschickt sozusagen. und da war halt diese Jessa Nova Sache für Demon's Flight, die EP war draußen, die Welt, besonders in England und in Japan, hat darauf reagiert. Und dann kam ziemlich bald eine Anfrage für einen Remix für die Band UFO, United Future Organization aus Japan, über Jace Peterson in England. Und das war auch so der Punkt, wo wir gemerkt haben, mit Jessa Nova geht es ja irgendwie weiter. Wir machen jetzt nicht einfach nur eine EP und sehen uns in 4 Jahren wieder und machen vielleicht nochmal eine. Sondern es war wirklich, es fing so eine Reihe von Produktionen und Anfragen an und das wurde dann auch immer mehr. Also wir haben den Remix gemacht, daraufhin folgten 2 Anfragen, auf die Anfragen folgten 4 und so weiter und so fort. Da war viel los in der Zeit und wir waren dann auch einfach ins kalte Wasser geworfen, uns mit dem Thema Remixing auseinanderzusetzen, weil wir kamen ja vorher aus dem Hip-Hop und waren jetzt plötzlich im Club gelandet und da haben wir einfach immer auch unseren Hip-Hop-Einfluss mit reingebracht in die Remixes. Es ist natürlich auch immer interessant zu sehen, wenn ein Remix, wir sagen, okay, wir machen den, wir kennen den Originalsong, dann kommt irgendwann so ein Brief an mit den einzelnen Tracks. Dann ist es auch spannend zu sehen, so haben die das gemacht, so klingt es. Und zwar bei Common fand ich irgendwie auch ganz cool, mal Kanye West pur zu hören und zu sehen, da überspricht es in das Mikrofon und das haben die so aufgenommen und so klingt es, bevor es nicht gemischt ist. Und das war auch ein cooler Remix, denke ich. Ja. The type at the club, niggas would grab her. Fantasize when I had her in the bathroom, sweating with her ass up. The body of a dancer. We had chemistry, cause she was a cancer. Thought forever it would last for, but forever move faster. So I had to. Still, I got the pause when I think about her in them drawers. And ooh, baby, she liked it raw. And like rain when she came and poured. And like a car that I can't afford, I will want it, then want some more. The positions our brains explore. Let me know she was secure. Back for more, I wanna. Lady love, don't mind. like the daughter of a pastor. Said I was bait for her to master. Little red Corvette, now she was faster. Wet jeans, LaMer cream, the bather. We make love and then laughter. In any way I wanted, I could have her. Said it was some girls that did attract her. A new chapter she was after. So I said, let's go to a place that you wanna be. Get what you want from her and me. Free love I wanna see. Hot sex in the third degree. You're getting served, why serving me? Dirty words encourage me to rock steady and sturdily. On your turn at me, no turning back. The further we go. Die Sachen schon abgelehnt, weil ihr meintet, oh, da kann man jetzt gar nichts mehr machen? Weil er halt schon so gut ist oder weil er euch überhaupt nie gefallen hat? Tendenziell haben wir uns tatsächlich in den letzten Jahren natürlich auch immer unsere eigenen Sachen machen wollten, aber auch immer mehr dazu hin entwickelt zu sagen, dass Remixes jetzt nicht wirklich so nötig sind. Also wir haben uns da wirklich so ein bisschen jetzt rausgehalten in letzter Zeit, man muss sogar sagen, eigentlich einen Remix-Stopp gemacht, weil ich auch häufig, also gerade in der Endphase Stücke bekommen habe, da wenn ich da die Spuren gehört habe, habe ich gedacht, das ist ja eigentlich alles schon eine runde, gute Sache und dann muss man irgendwie, um das nochmal in so eine andere Richtung mit dem Anspruch, den man hat, zu bewegen, quasi irgendwie die Welt nochmal neu entdecken. Also so ähnlich ging mir das bei dem Skybreaks Mix, weil ich fand, der war schon sehr reich an vielen Elementen und es war irgendwie ein toller Song, ein tolles Arrangement und dann jetzt halt nochmal was ganz Neues draus zu machen, da hatte ich dann irgendwann auch angefangen mir zu überlegen, ob man nicht dieselbe Energie mehr in eigene Musik steckt, aber in dem Fall hat es auch wirklich nochmal Spaß gemacht bei dem Skybreaks Mix. Thank you. seid ihr auch mal direkt auf den Künstler zugegangen, habt gesagt, hey, wir würden gerne den Track remixen, weil der uns so gut gefällt? Oder habt ihr immer nur Anfragen bearbeitet? Also es gibt zwei, also eigentlich haben wir nur Anfragen beantwortet, es gibt zwei Ausnahmen. Wir haben zweimal alte A Cappella-Tracks, wo wir einfach Lust hatten, was dazu zu basteln. Wir haben es erst gemacht, dann existierte der Track. Und dann haben wir halt gefragt, ist es okay, wenn wir den rausbringen? Und das hat in beiden Fällen, das war einmal Free Design und das andere war Status 4. Hat auch Spaß gemacht, mal so rum die Sache anzugehen. Ja, das ist jetzt Leon Ware und Rocking You Eternally von, ich glaube, 1981, die Originalversion. Hat uns dazu, ja, wie soll man sagen, bewegt, dazu gebracht, dieses Stück zu covern. Wir wollten was Lustiges versuchen, und zwar irgendwo den Original-Touch, den Originalklang so zu bewahren, fast eins zu eins zu übersetzen, aber einen Sänger der heutigen Zeit, nämlich Dwelly, mit dazu zu bringen. Leon Ware hat auch mitgemacht in dem Track, sozusagen alt, jung und alt oder 70er und, oder in dem Fall 80er und 2010er Jahre miteinander verbinden. Ich finde es hat wirklich Spaß gemacht, mal in diese Atmosphären irgendwie einzutauchen. Also wir haben dann auch versucht, große Orchesterwelten zu erstellen im Studio, haben halt Streicher eingeladen und das sehr opulent umgesetzt, aber das Stück ist halt auch wirklich so opulent. Also man hört es ja schon am Original. Can't fall. a chance on everything you own. But you Ja, das war gerade ein ziemlich rarer Track von den Five Stair Steps, den ich auch gerade erst vor kurzem entdeckt habe auf Platte. Ähnelt sehr den Stücken oder erinnert mich auch sehr doll an die Zeit, als wir I Can See gemacht haben, weil wir immer jeweils, wenn wir uns so bestimmte Stücke mit einer bestimmten Soundästhetik vornehmen im Studio, auch sehr ausgiebig damit beschäftigen. Also wir hören uns viele alte Stücke an oder Stücke, die verwandt sind dazu, einfach um die, um auch für die gesamte Studio-Sache sich so darauf einzuschießen. Also mit der Klangwelt so vertraut zu werden. Stimmt, das haben wir bei I Can See ziemlich stark gemacht. Ja. Also da sind, vom Arrangement her ist es halt ziemlich authentisch. Bläser, Streicher, dicke Sachen drin. Ein knackiger Beat, ein moderner Sänger eigentlich, also Ben Westbeach aus England hat da drüber gesungen. Also genau, also nicht unbedingt jetzt ein Retro-Stück. durch die Lyrics und durch den Gesang und auch eigentlich durch unsere Art und Weise, wie wir das Stück auch behandelt haben. Es ist zwar retro angelehnt, aber es ist jetzt nicht unbedingt retro Stück, ist auch nicht so wichtig. Aber bei dem Stück haben wir auch jetzt zu so einer Studioseite nochmal, was wir hier da auch gemacht haben, ist keine künstlichen Hallgeräte oder sowas benutzt, sondern alles nur echte Räume benutzt. Wir haben zum Beispiel, wenn er als der Gesang fertig aufgenommen war, halt eine Box vorne in den Hausflur, wo du gerade reingekommen bist, gestellt und dann den Hausflur quasi Mikrofone reingestellt und das dann als Effekt benutzt, um das dazu zu mischen. Also, und das hat halt einen Riesen, es klingt halt irgendwie groß dadurch und authentisch auch, weil damals hatten wir auch Hallkammern und Hallräume benutzt, als es noch keine Hallgeräte gab. Genau, und das ist dabei rausgekommen. I Can See. Gut, dann machen wir doch jetzt mal obligatorisch das, wo man euch finden kann, also Social Networks, Internet und Co. Ja, wir sind eigentlich, glaube ich, auf allen wichtigen Kanälen vertreten. Also erstmal ist natürlich eine Desanova.com-Seite, unsere Hauptseite. Dann haben wir auch eine Labelseite, sonarkollektiv.com, glaube ich. Mhm. Genau. Da kann man alles über unser Label und Releases und Artists erfahren. Dann gibt es uns natürlich bei MySpace, bei Facebook, Twitter. Ich glaube, das reicht. Schönen Gruß an Claudi. Also ich neige dazu, da noch Outtakes hinten ranzuhängen. Na dann los. Geil. Waffe. Jo. Ich sag einfach, wir sind Stefan und Axel von Jessanova und du sagst die Sunday Eve Show, ne? Ich finde das mit dem... Und ihr hört Sunday, ja. Eve. Ne? Hm, wie die Eve. Hallo, wir sind Stefan und Axel von Jessanova. Und ihr hört uns auf der Sunday Eve Show. Auf Radio auf Koloratur-Sopran-Radio. Kolorit-Radio. Wie heißt das? Ja, Kokolores. Na, 1, 2, 3. Bibabo, hier im Studio. Ja, so ein bisschen rauer und man hört so, ich weiß auch nicht, so einfach der Stil, der Klang, wie das alles zusammenpasst, wirklich. Krass, weil der Wurm wäre. Jo. Ich komme, glaube ich, zu dir auf die helle Seite des Klangs. Boys. Ja, ganz geil. Ich suche gerade einen Genre dafür. Also reden wir danach darüber oder davor darüber? Einfach reden, dann geht die Nervosität weg. Okay, genau. Ich schneide schon dann halt knackig. Genau. Setzt du vielleicht mitten im Fluss? Oder schneidest du auch so richtig hart so mitten im... was habe ich dazu zu erzählen? Ja, diese Schnipsel-Idee. Ja. Das kannst du auch wegschneiden. Krass, Omar. Super. So, Rick, nun zu dir. Ja. Jetzt das Ganze mal anders. Warum wolltest du uns dann eigentlich interviewen? Wie fange ich? Ja, spontan einfach mal. Warte mal, ich den Faden verliere. Das ist okay. Ein krasser Bogen, mein Freund. Warte mal, jetzt hatte ich den Faden verloren. So spät erst. Ja, wir müssen es ja noch machen. Top. Krass. Krass. Ich mache kurz Stopp.